Bevor ich jetzt anfange, brauche ich noch jemanden von euch, der mir einen Bibeltext nachher vorliest. Okay, ein kleiner Scherz. Jetzt hätte er mal sehen müssen, wie hier jemand die Augen groß geworden sind und das Herz in die Hosentasche gerutscht ist und schon dieser, oh Gott, warum ich, Gesichtsausdruck gekommen ist. Vielleicht habt ihr euch auch in der einen oder anderen Situation wiedergefunden, die gerade so geschildert worden ist, wo einer gegen mich ist oder vielleicht sogar die ganze Welt sich gegen dich aufgestachelt hat. Für mich gibt's auch so Situationen in meinem Leben, wo alles sich gegen mich verschworen hat, und ich erzähl's euch kurz. Ich bin eigentlich ein ganz guter Schüler gewesen, so Zweierschnitt, und wenn ich mal einen Einser geschrieben habe, dann habe ich so ein bisschen strebermäßig so yes gemacht, ja, vor der ganzen Klasse, dass es auch jeder gewusst hat. Und das hat eigentlich noch ganz gut funktioniert in der Berufsschule und auch im Berufskolleg noch, und dann habe ich angefangen zu studieren. Und da ist relativ schnell klar geworden, dass jetzt die Karte neu gemischt wäre. Alles, was ich bisher erreicht hatte, das hat jetzt nichts mehr gebracht. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das so auch ein bisschen schwieriger wird und ich so langsam so den Anschluss verliere. Vielleicht kennt ihr das, wenn man irgendwas erreichen will, ja, man springt so hoch und man kriegt es nicht, ja. Dann nimmt man nochmal alle Kraft zusammen und man will es unbedingt kriegen. Und beim dritten, vierten Mal zieht es hier dann schon und irgendwie, es wird immer schwieriger und immer unerreichbarer. Und so bin ich dann auch in meine Prüfungen reingegangen. Und 3 Wochen später hängt es an so einem Brett aus und ich gucke da dran, suche meinen Namen und scheiße, 2-mal durchgefallen, in 2 Prüfungen. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, das ist viel schlimmer noch als der Tod, weil ich ja noch weiterleben muss. Ich muss daheim jetzt, dass meine Eltern irgendwie beichten und meine Freunde, und wie steht man überhaupt da, wenn man mal durchgefallen ist? Sowas habe ich gar nicht gekannt. Zum Glück hat man ein bisschen mehr Ferien als ein Schüler, als Student so. Und die Zeit heilt alle Wunder, sagt man. Aber im nächsten Semester war es genau der gleiche Krampf. Und ich habe gesagt, Gott, warum gerade ich? Ich bin ein Mitarbeiter und ich habe auch gebetet vorher und ich habe gelernt, aber es hat einfach nicht gereicht. Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach jemandem, so ähnlich ging in der Bibel. Und ich habe auch einen gefunden, und als er noch gelebt hat, da war das so, dass die Leute die Sage hatte, so die Regierung, König gab es damals noch, die haben irgendwie so ihr eigenes Ding durchgezogen. Die haben ordentlich Partys organisiert und sich so der Rest halt irgendwie laufen lassen. Und Gott hat damals durch Menschen, die Träume und Visionen hatte, Botschafter an die Regierenden überbringen lassen. So, und was macht man halt? Also die war relativ unpopulär, weil Gott was anderes wollte wie diese Jungs. Und um eine schlechte Nachricht irgendwie loszuwerden, da ist noch weitgehend bekanntes Prinzip, man bringt einfach den Überbringer um oder verprügelt den, dass er keinen Bock mehr hat, stumm zu machen, dass man schön weiterfeiern kann. Und der Jeremia, um den es geht, der hat gewusst, nachdem Gott ihn berufen hat, dass genau das auf ihn zukommen wird. Und da möchte ich gerade mal einen Abschnitt draus lesen, aus dem 1. Jeremia. Was er dann zu Gott antwortet. Ich aber sprach, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Also Ausrede hat er noch gefunden. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker, Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören, verderben sollst, bauen und pflanzen. Ja, also schon große Worte, aber zum Warum steht relativ wenig drin. Also steht nicht drin, Jeremia, du, weil ich dich eh loswerden wollte oder weil du ein Superheld bist. Eigentlich gar keine Antwort auf das Warum. Und mir ist dann eingefallen, mir musste sonntags immer so beim Abtrocknen helfen, daheim der Mutter. Und wenn man dann, war so das beliebte Spiel, man geht hin so, warum ich? Und dann war die Antwort darum. Na, klasse. Und so ähnlich geht's ihm jetzt auch. Dann habe ich nochmal nachgedacht. Und da ist mir aufgefallen, eigentlich hätte dem Jeremias gar nichts genutzt, wenn er rausgefunden hätte, warum er jetzt ausgewählt wurde. Ich meine, wenn Gott jetzt tatsächlich gesagt hätte, weil du gerade mir so in den Sinn gekommen bist oder sonst was, er hätte gar nichts davon gehabt, das hätte ihn nicht weitergebracht. Gott hat was anderes gemacht. Gott hat ihm in der Situation, wo er nur das irgendwie so gesehen hat, ja, irgendwie vielleicht auch mit so einem Kopf zwischen der Knie da gesessen, hat keult, was weiß ich, und Gott nimmt ihn und hebt seinen Kopf hoch und zeigt ihm einen Weg. Also er geht weg von der Frage, warum das ist, und bringt ihn zu dem wozu, für was ist das Ganze gut, was du jetzt machst. Und das finde ich irgendwie fantastisch, ja, dass er wegkommt von dem, was ihn jetzt irgendwie festhält und der Situation, wo er sich gar nicht gewachsen fühlt, zu dem, dass Gott sagt, jawohl, die Situation ist so, es gibt gar nichts zu beschönigen, aber ich habe einen Plan für dich, ich habe einen Weg für dich. Und das gilt auch für mich selber, habe ich aber irgendwie nicht so richtig realisieren können. Da hat es noch ein Ereignis gebraucht. Und zwar habe ich so gegen Ende vom Studium, darf man dann so eine Diplomarbeit schreiben. Und da schreibt man so eine Bewerbung, geht zu einer Firma und sagt, naja, ich möchte hier bei Ihnen arbeiten. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe ja schon erzählt, dass ich so ein paar schlechte Noten gesammelt habe im Laufe von meinem Studium. Also das hat sich schon so weiter fortgesetzt. Und dann sitzt man in so einem Konferenzraum und der Mann hat praktisch so mein ganzes Leben ausgedruckt vor sich gehabt. Und dann hat er sich so genau erklären lassen, wie ich in der Schule war, hat sich meine Hobbys erklären lassen. Ich habe erzählt, dass ich Gottesdienst mache tue und hat sich das erkundigt, was da so läuft und ja, dass ich ein bisschen daheim mithelfen muss und sowas. Und dann ging es immer weiter nach hinten und ich habe gemerkt, na, eigentlich war ganz zufrieden mit mir, aber dann kam mir diese Note dran. Ich habe gedacht so, oh je, jetzt bin ich auf dem Rückwärtsweg, jetzt komme ich in die Defensive. Und tatsächlich, er schlägt das Blatt auf, guckt's an. Naja, nicht so toll. Und das war der Moment, wo ich gewusst habe, jetzt kommt es wieder, ja. Jetzt fällt alles auf mich zurück. Oh, scheiße. Und ich fange schon an sozusagen, naja, die Hochschule hat so ein bisschen einen höheren Anspruch, da muss man schon mehr Leistung bringen. Und weil ich einmal durchgefallen bin, wird's immer schwieriger. Und dann sagt, stopp, ich habe auch 12 Jahre studiert. Ja, also es hat ihn gar nicht interessiert. Meine Note hat mich nicht interessiert. Ich bin die ganze Zeit zu Gott gerannt und habe gesagt, Gott, warum ich? Warum habe ich so schlechte Note? Und es hat überhaupt nicht interessiert, ja, dass ich heute Abend hier oben stehe. Das hat mich weitergebracht irgendwie beruflich, aber nicht meine Note. Und wenn ich Gott gefragt hätte, wozu ist das gut? Dann hätte ich wahrscheinlich die Antwort gekriegt, Helmut, du musst lernen zu kämpfen, dass du weitermachst, dass du auch bei Misserfolg nicht gleich aufgibst. Und ich wünsche mir einfach für euch, dass, wenn ihr vielleicht wieder in so eine Situation kommt, wie es vorhin beschrieben war, dass ihr euch an den Jeremia oder vielleicht auch an mich erinnert und dass ihr von diesem, oh Gott, warum ich, warum die ganze Scheiße, dass ihr davon wegkommt und dass ihr Gott fragt, Gott, wozu ist das gut? Was soll das in meinem Leben bewirken? Was ist dein Plan? Und ich bin mir ganz sicher, Gott lässt sich dann so ein bisschen in die Karte reinspickeln und verrät euch dann, wie es aussieht und wie das vorwärts geht. Okay, das Thema gibt noch ein bisschen mehr her, deshalb haben wir uns das aufgeteilt und jetzt kommt einfach der Johnny mit dem zweiten Teil. Hallo? Ja, auch ich habe mir auch schon mal in meinem Leben die Frage gestellt, Gott, warum eigentlich ich? Warum ich? Und ich glaube, und ich habe das starke Gefühl, dass viele von euch hier sitzen und dass ihr euch das auch schon mal gefragt habt. Ich bin schon, seit ich klein bin, schon von meiner Geburt an richtig übler Chaot und ich probiere gerne neue Dinge aus, ich gehe gerne an meine Grenzen und ist auch nicht unbedingt immer gut. Manchmal habe ich auch einen aufs Dach gekriegt. Aber mein Ziel im Leben war immer, mich von anderen Leuten abzusetzen, anders zu sein als andere. Ich wollte nie normal sein oder der Durchschnitt. Ich wollte immer ich sein und ich wollte was Besonderes sein. Und genau deswegen war ich immer ständig auf der Suche in meinem Leben. Ich war immer unterwegs und habe nach neuen Sachen gesucht. Weil ich eben auch jedes Mal, wenn ich was Neues für mich entdeckt habe, bald gemerkt habe, hey, andere, die sind mir da ähnlich oder die machen mir das vielleicht nach. Aber ich will doch anders sein als die anderen. Ich will doch ich sein und ich will doch keine Kopie von irgendjemand anderem sein oder jemand anderes die Kopie von mir. Ich will ich sein. Und ich habe mich auch lange, lange Zeit nie als Christ selber gesehen. Meine Eltern, die haben in meiner Familie schon immer offen den Glauben gelebt. Und wir haben zusammen gebetet vorm Essen und die sind in die Kirche gegangen. Ja. Und ich habe einfach gewusst, ja, meine Eltern, die sind Christen. Aber ich habe mir gedacht, hey, wenn meine Eltern Christen sind, dann heißt es doch noch lange, dass ich das sein muss. Ich brauche das doch nicht einfach von denen zu übernehmen. Ich muss es denen nicht nachmachen. Ich will doch anders sein. Ich will was anderes sein. Und irgendwie habe ich mir auch manchmal gedacht, hey, Christ sein ist doch absolut uncool, oder? Christen, das sind doch alles voll die Ökos, das sind Langweiler, das sind Leute, die lachen den ganzen Tag nur und ja, laufen wie zugedröhnt durch die Gegend. Und das wäre mir absolut peinlich, wenn ich so durch die Gegend laufen würde. Ich wollte es einfach nicht. Aber ein guter Freund von mir, mit dem ich damals auch die Zeit durchlebt und der mein bester Freund war über lange, lange Zeit und auch noch jetzt noch ist, der hat mich begleitet und der ist in dieser Zeit ist der Christ geworden. Und der hat mich auf Gottesdienste mitgeschleppt. Manchmal habe ich richtig, ja, habe ich irgendwie Lust drauf gehabt und manchmal hatte ich überhaupt keinen Bock. Und ich bin so wie ihr jetzt hier gesessen, in einer von den Reihen, so wie manche von euch sich jetzt vielleicht fühlen oder so wie du dich fühlst. Und ich habe mir gedacht, hey, was mache ich hier eigentlich? Ich bin hier doch absolut fehl am Platz. Aber ich habe trotzdem gespürt, dass Gott da war. Irgendwie, ich konnte es nicht abstreiten, dass es Gott gibt. Es hat ihn irgendwie, ja, es muss ihn einfach geben. Ich habe das gefühlt. Und ich habe gemerkt, dass er was von mir wollte. Genau von mir. Und ich habe mich gefragt, hey, Gott, warum eigentlich ich? Warum ich? Ich hatte Sachen, die mich irgendwie von Gott entfernt haben. Ich habe mir oft die Frage gestellt, hey, wenn ich Christ werden würde, ich würde doch bestimmt was verpassen im Leben. Ich dürfte manche Sachen nicht mehr machen. Ich dürfte dies nicht, ich dürfte das nicht. Ich müsste mich an Regeln halten. Das wollte ich doch nicht. Ich wollte frei sein, ich wollte doch ich selber sein. Oder wird mir irgendwas weggenommen aus meinem Leben? Muss ich da, ja? Nimmt mir Gott Sachen aus meinem Leben weg, von mir? Oder ist es nicht irgendwie total langweilig als Christ? Und wenn ich mein Leben angeguckt habe, so wie ich es damals gelebt habe, da habe ich gedacht, hey, guck dich mal an. Guck mal an, was du machst in deinem Leben. So kannst du niemals zu Gott kommen. Und außerdem, was würden meine Freunde von mir sagen, wenn ich auf einmal sage, hey, ich bin Christ? Ich glaube, die würden mich auslachen. Also, warum will Gott ausgerechnet mich? Wieso mich? Ich habe lange, lange Zeit ja, mich mit der Frage irgendwie beschäftigt und sie kam immer wieder hoch. Und ich habe auch immer wieder gemerkt, wie Gott mich ansprechen wollte. Und ja, warum ich? Und eines Tages hat Gott mir die Antwort drauf gegeben. Und das war kein Wunder, da ist nicht irgendwas vom Himmel gefallen oder ich habe irgendwas Tolles gesehen oder sonst was. Er hat es mir einfach nur gesagt. Ich war damals auf einem Gottesdienst, so wie hier, bloß ein bisschen kleiner. Und er hat einen Mann gepredigt. Und er hat am Ende von seiner Predigt gesagt, hey, Leute, wer von euch glaubt nicht, dass er mal, wenn das mit der Erde hier vorbei ist und wenn sein Leben vorbei ist, dass er nicht in dem Buch von Gott stehen wird, von denen, die für alle Zeit bei ihm bleiben. Und er hat gesagt, hey, und hebt bitte die Hand, wenn ihr das von euch denkt. Ja, und ich habe meine Hand hochgehoben, weil ich mir gedacht habe, nee, ey, es geht doch gar nicht. Ich muss nur mein Leben anschauen. Es kann überhaupt nicht funktionieren. Und dann hat der Mann gesagt, hey, alle, die jetzt die Hand gehoben haben, die kommen bitte mit darüber. Und wir sind in so eine kleine Besenkammer gegangen. Da war es sau eng und wir konnten da alle nur so stehen. Haben kaum Luft gekriegt. Und zwar total, ja, also ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Ich habe irgendwie gedacht, was mache ich eigentlich hier? Wir stehen hier alle rum. Ja, der guckt uns an. Keine Ahnung. Und er hat für uns gebetet. Und beim Rausgehen hat er seine Hand gehoben und hat sie mir auf die Schulter gelegt und hat mir in die Augen geguckt. Gerade 2-3 Sekunden lang. Und ich habe gewusst, Gott spricht gerade zu mir. Er will genau mich ansprechen. Und er hat zu mir gesagt, hey, Johnny, hör auf zu fragen. Warum fragst du immer warum? Ich habe doch schon längst die Antwort für dich. Meine Antwort ist, dass ich dich lieb und dass du so kommen kannst, wie du bist. Du musst nichts verändern an dir. Du kannst so zu mir kommen, wie du bist. Und ich warte schon eine Ewigkeit auf dich und du fragst immer nur, warum. Und an dem Punkt habe ich mich entschieden, mit Gott, ja, Gott mein Leben zu übergeben. Und ich frage mich noch heute manchmal, wie es mit mir aushält, wie das funktionieren kann, aber es klappt, es funktioniert. Und ich weiß, dass er mich von Anfang an wollte. Und Bibelstelle? Genau das Gleiche hat sich der Jeremia bestimmt auch gefragt, als Gott zu ihm gesagt hat, hey du, Jeremia, du gehst jetzt für mich in die Stadt und predigst vor den Leuten. Und Jeremia hat sich gesagt, ey, warum ich? Ich will es nicht. Warum? Warum ausgerechnet ich? Gott sagt uns das und er sagt euch das, er sagt es jedem Einzelnen von euch. Schon ehe ich dich ins Leben rief, hatte ich einen Plan mit dir. Als du noch nicht geboren warst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Und das ist das, was Gott dazu sagt. Er hat euch geschaffen, dass ihr euer Leben mit ihm verbringt. Und dass ihr das einfach spürt, dass er euch will. Er wollte euch von Anfang an, schon an dem Punkt, wo er sich überlegt hat, hey, genau dich, Felix oder Christine, genauso mache ich dich. Genauso sollst du sein. Und ich will, dass du irgendwann mal zu mir kommst. Gott streckt dir seine Hand aus. Und er gibt dir auch die Chance, bei ihm anders zu sein. Du kannst anders sein als die anderen, indem du sagst, hey Gott, ja, ich gebe dir mein Leben und ich will mein Leben mit dir verbringen. Und Gott, er will auch nicht, dass du Angst vor ihm hast. Du sollst keine Angst vor Gott haben. Deswegen sagt er, hab keine Angst, denn ich bin bei dir und werde dich beschützen. Ich, der Herr, sage es. Gott steht mit seinem Namen dafür ein, dass er bei dir sein wird und dass er dich beschützen will und dass du keine Angst haben musst. Du wirst Schutz bei ihm finden und du bist genau am richtigen Platz bei ihm. Und es liegt jetzt an dir, dass du Gottes Antwort auf die Frage, warum eigentlich ich, dass du sie annimmst. Und dass du dich nicht zurückdrängen lässt von irgendwelchen Sachen, die von außen auf dich reinströmen und dich wegbringen wollen von Gott. Nimm die Antwort an und geh auf ihn zu. Lauf ihm entgegen, weil er auf dich wartet. Er wartet schon seit Ewigkeiten auf dich. Überleg dir mal, wie lange das ist, die Zeit, seit du geschaffen wurdest, seit er sich das überlegt hat, dass er dich so machen will. Bis jetzt ist eine lange Zeit. Und so lange hat er schon auf dich gewartet. Und er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Und ich würde mich freuen, wenn du dich mit seiner Liebe ausfüllen lässt in deinem Leben und wenn du einfach dein Leben ihm geben würdest. Und ich möchte jetzt noch mit euch zusammen beten. Und ich möchte euch ansprechen, jeden Einzelnen, der sich jetzt davon angesprochen gefühlt hat, dass ihr entweder aufsteht, wenn das für euch das Zeichen ist, oder dass ihr sitzen bleibt. Und ich will, dass ihr wisst, dass es nur dich und Gott was angeht. Es ist egal, was die anderen über dich denken. Es geht nur dich und Gott was an. Es ist nur eine Sache zwischen euch beiden. Ja, und ich möchte es mit euch beten. Vater, Ja, Vater, du siehst jeden Einzelnen jetzt hier. Und du siehst, dass wir uns angesprochen fühlen wollen von deiner Antwort. Und dass wir das, ja, einfach Ja sagen wollen zu dir. Und du siehst das Leben von uns, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, wie wir sind. Und du kennst uns mit allen unseren Stärken und Schwächen. Und ich bitte dich, dass du heute mit uns das anfängst und uns das bewusst machst, dass du uns schon seit Ewigkeiten so geschaffen hast, dass wir unser Leben mit dir verbringen und dass du uns liebst, genauso wie wir sind, und dass wir zu dir kommen können. Und ich danke dir dafür, Vater, dass du jetzt hier bist und dass du einfach jeden Einzelnen ansprechen willst und dass keiner, der hier sitzt, umsonst hier ist, sondern du wolltest ihn ja haben, du wolltest ihm das sagen oder ihr. Ja, und Herr, ich danke dir einfach dafür und ja. Amen. Und wenn euch das alles ein bisschen zu viel war jetzt oder zu schnell gegangen ist, der Helmut und ich, wir sind nachher noch da oder irgendjemand anders vom Team, dann kommt auf uns zu. Ich weiß nicht, ob, ja, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr irgendwie ein Gespräch unter vier Augen haben wollt, kommt auf uns zu. Ich würde mich freuen. Danke.